Das Internationale Farbrettungskomitee für Feierlichkeiten zum 105. Geburtstag von Genossen Kim Il-sung und zum 75. Geburtstag von Genossen Kim Jong-il wurde jüngst gebildet. Zum Vorsitzenden des Farbrettungskomitees wurde der Generalsekretär des Internationalen Vereins der Juche-Ideologie und Songun-Politik-Studentengesellschaften in Osteuropa und Zentralasien gewählt. Das Komitee beschloss, zum Tag der Sonne und zum Tag des leuchtenden Sterns die Vorbereitungskomitees der Juche-Ideologie-Studentengesellschaften in verschiedenen Ländern zu gründen und die Seminare über Juche-Ideologie und die Songun-Politik durchzuführen. Das kambodschanische Vorbereitungskomitee für Feierlichkeiten zum Tag der Sonne und zum Tag des leuchtenden Sterns und das Vereinigungskomitee für Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag von Genossen Kim Jong-il, das aus den Vertretern von den der KPDSU untergeordneten Parteien und Organisationen besteht, wurden unlängst gegründet.